Sebastian sah den Engel nicht. Autor: Hubert Schepers. Beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 11, 11. Kapitel, Mauritz. Im 9. Semester war Sebastian bereits. Die zweite italienische Reise hatte ihm gut getan. Sie hatte sowohl seinen Körper als auch seinen Geist erfrischt. Voller Energie widmete er sich dem Studium. Mit seinen Mitbewohnern unterhielt er einen freundschaftlichen Kontakt, dort oben auf der 17. Etage. Die Buschnegerin und der Hindustani wohnten noch immer dort. Zuweilen kam es vor, dass einer auszog, weil er sein Studium beendet hatte. Bei einem solchen Bewohnerwechsel stieß ein noch junger Jurastudent zu ihnen. Er hieß Anton und wurde der direkte Zimmernachbar von Sebastian. 19 Lenze zählte er und befand sich erst im 3. Semester. Er war der Benjamin der Gruppe. Manchmal geschah es auch, dass das 8-köpfige Kommilitonenteam ein gemeinsames Abendessen organisierte. Bei diesen Diners, die sich über einige Stunden hinzogen, wurde über das Studium, die Dozenten und allerlei Sonstiges gesprochen. Einer der besten Erzähler war der Hindustani, aus dem fernen Surinam, das jetzt schon seit 4 Jahren von Holland unabhängig war. Er berichtete von den wildesten Abenteuern und der schönen Natur, die es in diesem südamerikanischen Land gäbe. In den Flüssen kämen noch Krokodile vor. Bei solchen Gastmählern kam man sich näher. Zunächst rundete Sebastian seine Nebenfächer, Italienisch und Spanisch, soweit dies schon möglich war, ab. Er musste mit seiner literaturwissenschaftlichen Untersuchung anfangen, denn im 10. Semester würde ihm dafür nur noch wenig Zeit zur Verfügung stehen, da er dann, als Hospitant an einem Gymnasium, unterrichten würde. Mittlerweile war er 29 Jahre. Gut entwickelt hatte er sich und schaute der Zukunft voller Zuversicht entgegen. In sexueller Hinsicht war der Engel mit ihm zufrieden und auch sonst gab es, bis auf das Musizieren, nichts, was zu bemängeln gewesen wäre. Er hatte sich damit abgefunden, dass sein Schützling nicht dazu zu bewegen war, ein Instrument zu erlernen. Sebastians pazifistische Einstellung erfreute ihn dahingegen umso mehr. Was dem Boten Gottes bei Albrecht, trotz vieler Versuche, nicht gelungen war, sah er jetzt bei Sebastian erfüllt. Bisher hatte dieser noch nie eine Schusswaffe oder anderweitiges Kriegsmaterial in der Hand gehabt. Bei Albrecht, als dieser in Sebastians Alter war, vor mehr als 500 Jahren, war das anders. Diesen schweren Nöter musste der Engel immerfort vom Töten abhalten. Das gleiche galt für seine sexuellen Ausschreitungen. 19 Kinder hatte er ja bei 2 verschiedenen Frauen gezeugt. Diese zahlreiche Nachkommenschaft sollte Sebastian erspart bleiben. Der Engel war der Ansicht, sein Schützling müsse kinderlos bleiben, damit ihm die große Verantwortung der Erziehung des Nachwuchses erst gar nicht aufgebürdet werde. Obwohl der Engel nur Gutes über Sebastian berichten konnte, wenn er denn jemals danach gefragt worden wäre, hatte er sich trotzdem dazu entschlossen, ihm wieder ein Leid zu schicken. Im steten Auf und Ab von Freude und Schmerz sollte sein Schützling lernen, das Leben in seiner Wechselhaftigkeit zu meistern. Die stoische Lehre, die besagte, dass der Mensch von seinen Affekten befreit werden müsse, damit ihm ein zufriedeneres Dasein beschieden sei, hatte sich als zu utopisch erwiesen. Der Engel war der Auffassung, es komme nur darauf an, die Dosierung von Glück und Leid so zu verabreichen, dass Sebastian nie sein seelisches Gleichgewicht verliere. Als der Sommer zur Neige ging, war die Zeit gekommen, dass sich die Vorsehung erfülle. Ende September erhielt Sebastian ein Telegramm. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Am folgenden Tag begab er sich zu ihr. Dort lag sie nun, erschöpft und kraftlos. Sebastian bemerkte die eingefallenen Augen, aus denen die Lebensfreude schon vor 29 Jahren gewichen war. Zu einer alten, hilflosen Frau war die Mutter geworden. Seit dem Tode des ältesten Sohnes hatte sie nur noch schwarz getragen und sich der Trauer hingegeben. Jetzt war sie selbst dem Tode so nahe. Die Ärzte hatten Gebärmutterkrebs festgestellt und benachbarte Organe waren auch schon angetastet. Es gab keine wirkliche Hilfe mehr. Chemotherapie wurde empfohlen. Die Lebensdauer schätzten die Mediziner auf höchstens 2 Jahre. Sebastian betrachtete die Schwerkranke und versuchte sich vorzustellen, welches Übermaß an Schmerzen sie noch zu erleiden habe, bis sie erlöst sein würde. Eine Verkürzung oder gar ein gänzliches Vermeiden dieses Martyriums lehnte sie strikt ab, da sie der Meinung war, sie müsse dieses harte Los geduldig ertragen, da es der Wille des Schöpfers sei. Sebastian empfand lediglich ein leichtes Gefühl von Mitleid der Mutter gegenüber, eine aufrichtige Trauer stellte sich aber, trotz der aussichtslosen Lage, in der sie sich befand, nicht ein. Die Mutter und der Sohn redeten etwas miteinander. Aber nur über Belangloses sprachen sie. Gerne hätte Sebastian gewollt, dass sie aus ihrem Leben erzählt hätte. Was hatte sie geliebt? War ihr etwas verhasst? Hatte sie ihre Jugendträume verwirklichen können? Was hatte sie beim Heranwachsen ihrer 5 Söhne empfunden? Hatte sie ein Erziehungsideal? Warum verabscheute sie die Amour Bleu? Aus welchem Grunde hatte sie die kleine, sanfte Kyoko so negiert? Alle diese Fragen, die niemals gestellt worden waren, blieben offen. Auf diesem kranken Bett lag die Mutter nur so da und schaute Sebastian an. Unterdessen war dieser schon dabei, sich innerlich von ihr zu verabschieden. Dieser Beginn des Todes, der sich über 24 Monate, schmerzvoll und voller Hoffnungslosigkeit, dahin ziehen sollte, ergriff Sebastian nicht. Er wunderte sich selbst etwas über seine Einstellung. War der Tod einer Mutter nicht das Schlimmste, was einem Sohn widerfahren könnte? Eigentlich hatte Sebastian sich schon einige Wochen nach der Geburt von der Mutter getrennt, aber damals noch ungewollt. Er fuhr wieder nach Holland zurück, um seine Studien fortzusetzen. Der Tod der Großmutter und des ältesten Bruders hatte damals dramatisch auf ihn gewirkt. Aber dieser lange Sterbensweg der Mutter war kein Drama, keine Tragödie. Er vollzog sich leise, lange und schmerzhaft. Die Mutter litt, aber öffnete sich nicht. Ein in sich selbst gekehrtes Leben hatte sie geführt. Sie war immer in der Abhängigkeit ihrer Umgebung stecken geblieben. Damals, als Sebastian heranwuchs, hatte sie ihn nicht stimuliert und nicht gelobt. Seine Geschichten hatte sie sich nicht angehört und darauf reagiert. Tag ein, Tag aus war sie mit der täglichen Hausarbeit beschäftigt. In diese Alltäglichkeiten hatte sie sich geflüchtet. Gab es in ihr eine unüberwindliche Barriere? Sie hätte Zeit genug dazu gehabt, sich davon zu befreien. Intime Freunde und Freundinnen besaß sie nicht. Der Engel, der jetzt bereits seit mehr als 29 Jahren sorgsam über seinen Schützling wachte, konnte beobachten, dass dieser den beginnenden Tod der Mutter nicht schwer aufnahm. Er stellte voller Wohlbehagen fest, dass Sebastian nun in der Lage war, mit Hilfe des Erlernten, auch schwierige Situationen selbstständig zu meistern. Um ihm dennoch zusätzlich eine kleine Hilfestellung zu geben, auf dass ein mögliches Versinken in Trauer und Schmerz unter allen Umständen vermieden werde, sorgte der Bote des Allwissenden für neues Liebesglück. Dazu suchte er sich einen älteren Studenten von 31 Jahren aus. Der Engel hatte diesmal ganz besonders auf die Reife des Auserkorenen geachtet. Sowohl die Relativitätstheorie von Einstein als auch die Maxwell'sche Theorie des Lichtes sollten zu dessen geistigem Gepäck gehören. An einem lauen Septemberabend war die Zeit gekommen, dass sich das vollziehen sollte, was der Bote des Allmächtigen vorherbestimmt hatte. Sebastian verspürte den unwiderstehlichen Drang auszugehen. Er besuchte eine der unzähligen Studentenkneipen, die es in Utrecht gab. Diese Treffpunkte der jungen und schönen Müßiggänger, in deren Köpfen der Samen der Weisheit schon keimte, den die Alma Mater dort hineingestreut hatte, wirkten mitunter wie eine Droge auf Sebastian. So oft schon hatten sie die Rolle eines Mittlers erfüllt, damit sich seine Wünsche erfüllten. Dort traf er einige Bekannte und unterhielt sich animiert mit ihnen. Da er sehr intensiv mit seinem Studium beschäftigt war und alles so verlief, wie er es geplant hatte, war er guter Laune und strahlte eine große Selbstsicherheit aus. Unter den Gästen gab es einen, den er an jenem Abend zum ersten Mal sah. Im Vorbeigehen sprach er diesen Jungen an und fragte ihn, ob er am Ende des Abends mit ihm nach Hause gehen wollte. Der Angesprochene sagte einfach ja. Verblüfft über diese kurze Affirmation war Sebastian und begab sich wieder zu seinen Gesprächspartnern. Am späten Abend dann, ging er zu jenem Burschen und bat ihn, sein Versprechen einzulösen. Man ging hinaus, schwang sich aufs Fahrrad und begab sich zur 17. Etage des Studentenhochhauses. Direkt zur Sache ging es dort. Am nächsten Morgen erfuhr Sebastian, dass sein Bettgeselle Maurizis hieß und ein Student der Mathematik war, und zwar im 12. Semester. Fortan traf man sich regelmäßig. In der Freizeit wurden unzählige Fahrradtouren in die nähere Umgebung unternommen. Einmal kamen sie sogar bis nach Doen. Zu seiner Überraschung musste Sebastian feststellen, dass im geräumigen Garten des dortigen Schlösschens der letzte deutsche Kaiser die immerwährende Ruhe gefunden hatte. Er lag in einem winzigen Mausoleum, in dem nur dieser eine Sarg Platz hatte. Durch die kleinen Fenster konnte man hineinschauen. Still und friedlich stand der schwere Sarkophag dort, in dem der einstige deutsche Herrscher dem jüngsten Tag entgegenschlummerte. Vor dieser schlichten Ruhestätte gab es 5 kleine Grabsteine. Dort waren die 5 Lieblingshunde des Kaisers begraben. Ein Schäferhund, von 4 Dackeln flankiert, bewachte das unscheinbare, aber imperiale Mini-Mausoleum. Würden doch Engel herbeieilen und ihn heimtragen? Würde jemals der Tag kommen, an dem er an die Spree zurückkehren könnte, um in Charlottenburg zu seinen Ahnen, unter dem wohlwollenden Blick der einäugigen Königin des Nils gebettet zu werden? Sebastian hatte den Eindruck, dass diese Grabstätte für einen Kaiser zu klein sei, machte sich aber weiter keine größeren Gedanken darüber. Er wandte sich wieder Mauritz zu und man radelte weiter in den frühherbstlichen Sonnenschein hinein. Der ausgeglichene Mauritz erinnerte Sebastian irgendwie an die fernöstliche Kiyoko. Nur redete Kiyoko mehr. Auch war es so, dass Kiyoko bei der Kopulation leise vor sich hin stöhnte, was Mauritz aber auch nicht machte. Mauritz tat alles, was von ihm verlangt wurde und sagte wenig oder schwieg. Noch immer, einmal wöchentlich, war Sebastian in der Therapie. Er erzählte Mauritz davon. Aber niemals fand ein ernsthaftes Gespräch darüber statt. Mauritz hörte sich alles an und enthielt sich jeglichen Kommentars. Was er liebte, war sein Fahrrad, seine Mutter und eine Gruppe von Kommilitonen, mit denen er einen engen Kontakt unterhielt. Streitereien zwischen Sebastian und Mauritz gab es deswegen nur selten. Der Vergleich zu Kiyoko drängte sich immer mehr auf, jedoch mit dem Unterschied, dass Kiyoko abhängig von Sebastian war und Mauritz seine eigenen Wege ging. Das Sexuelle in der Beziehung zu Mauritz war weniger leidenschaftlich, dafür aber beständiger als in den vorherigen Partnerschaften. Ohne größere Probleme konnte Sebastian sein Studium in vollem Umfange durchführen. Mauritz verlangte nicht übermäßig viel Zeit. Ende Oktober beendete Sebastian seine Therapie, weil es nichts mehr, nach seiner Überzeugung, zu therapieren gab. Sie hatte ja auch fast 3 Jahre gedauert. Der Nutzen dieser Langzeittherapie lag darin, dass Sebastian genug Zeit hatte, den Beziehungsbruch mit Max sinnvoll zu verarbeiten und über neu hinzugekommene Probleme zu diskutieren und akzeptable Lösungen für sie zu finden. Von vielen Psychosen war er befreit. Bequem und effektiv war diese professionelle Hilfe, wenn man sich ihr nur öffnete. Ende Januar schloss Sebastian seine beiden Nebenfächer Italienisch und Spanisch endgültig ab. Er hätte sich jetzt schon ein wenig in diesen Sprachen unterhalten können. Seine germanistische Diplomarbeit hatte er auch zu einem passablen Ende gebracht. Analysiert hatte er das Gedicht »Auf den Mund« von Christian Hofmann von Hofmannswaldau und dies dann in Beziehung zum Manierismus gesetzt. Ein Gedicht von 10 Zeilen wurde zu einer literaturwissenschaftlichen Arbeit von 100 Seiten. In die Untersuchung wurde sogar die geheimnisvoll vor sich hin lächelnde Mona Lisa mit einbezogen. Die Arbeit war zwar nicht so glanzvoll geworden, wie er sich das gewünscht hätte, aber der Professor war ihm wohlgesonnen. Fast ausschließlich seiner Arbeit als Hospitant an einem Gymnasium in Leiden, widmete sich Sebastian im 10. Semester. Er unterrichtete Deutsch. In greifbare Nähe war der Lehrerberuf gerückt. Mit Mauritz ergaben sich keine größeren Schwierigkeiten. Wöchentlich einmal besuchte dieser sein betagtes Mütterchen in Hilversum. Ab und zu machte er seine Fahrradtouren mit seinen Kommilitonen, auch längere nach Frankreich und Deutschland. Bis zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald schafften sie es. Diesem stolzen, kriegerischen und verräterischen Cherusker Arminius zu Ehren, hatten seine Nachfahren ein Denkmal, mitten im Wald errichtet. Mauritz berichtete, dass es Touristen in hellen Scharen gegeben hätte. Sie alle wären gekommen, diesen überlebensgroßen Hermann zu sehen, der schon mehr als 100 Jahre, trotzig wie ein Fels, seinen längst vergangenen Sieg feierte. Andächtig hätten sie zu diesem teutonischen Krieger hinaufgeschaut, und in ihren Augen hätte er Furcht gelegen. Wenn man von Westen käme, könnte man diesen Koloss schon aus weiter Ferne sehen. Aber auch ihn hatte die Rache Gottes eingeholt, da er selbst auch getötet hatte. Zu der Zeit, als der Herr in der Blüte seines kurzen, irdischen Lebens im einstigen Palästina umherschritt, wurde dieser Cheruskerfürst, noch bevor er 40 war, von seinem eigenen Clan hinterhältig umgebracht. Ihm war das gleiche Schicksal beschieden, wie dem Herrn, dem Schwergeprüften, dem Schuldlosen, ein Dutzend Jahre später. Dieser musste damals geopfert werden, weil er es selbst so vorbestimmt hatte und auf das sich der Will Gottes erfülle. Dem heiligen Sebastian sollte dasselbe einige Jahrhunderte später widerfahren und La Morale traf das gleiche Los viele Jahrhunderte danach, mitten in Brüssel. Sie alle mussten in jungen Jahren sterben, weil die Vorsehung es so bestimmt hatte. Ein Entrinnen gab es nicht. Die Mutter von Sebastian litt weiter und machte ihre Chemotherapie. Dann und wann schrieb Kiyoko. Immer noch wohnte sie in Kyoto und hatte sich vollkommen dort eingerichtet. Die Probleme, die man erwartet hatte, waren ausgeblieben. Mit dem Ende des 10. Semesters schloss Sebastian sein Germanistik- und Lehrerstudium an der Utrechter Universität ab. Zu seiner vollsten Zufriedenheit war alles verlaufen. Er war jetzt Germanist, Deutschlehrer, 30 Jahre und freute sich schon auf das Ende des Monats August, denn dann würde er seine Unterrichtstätigkeit aufnehmen. Der Engel war der Ansicht, dass sein Schützling erneut eine erotische Sensation erleben sollte, auf das sich seine Sexualität kontinuierlich entwickle. Aus diesem Grunde schickte er Sebastian auf die Pityusen. Damit sich der Wille des Boten Gottes erfülle, flogen Sebastian und Moritz Anfang August nach Spanien. 2 Wochen lang wollte man sich an den Fluten des Mittelmeeres erfreuen. Als Reiseziel hatte man die Insel Ibiza auserkoren und ließ sich in Ibiza Stadt, im Viertel Figueretas, nieder. Man wohnte nicht in einem Hotel, sondern in einem großen Apartment mit 3 geräumigen Zimmern. Luxuriös war die Einrichtung. Sebastian und Moritz hatten genau das gefunden, was sie suchten. Das Mittelmeerklima war angenehm, und abends ging man ins Stadtzentrum und spazierte am Hafen entlang, wo die schönen, weißen Schiffe vor Anker lagen. Ibiza Stadt war ein einziges Touristen-Eldorado. Kneipen und Restaurants gab es im Überfluss. Die Altstadt, die auf einem Hügel lag, war paradiesisch schön. Man musste durch jahrhundertealte Stadttore schreiten, um dorthin zu gelangen. Die kleine Kirche war sehr beeindruckend. Die trügerische Ruhe dieses idyllisch gelegenen Gotteshauses jedoch wurde zeitweilig empfindlich gestört, weil es in der Einflugschneise der Chats lag. Manchmal hatte man das Gefühl, dass die Flugzeuge seine Turmspitze fast berührten. Was aber auf Sebastian den größten Eindruck machte, war der wunderschöne, mit dunkelgrünen Pinien umgebene, breite, feinsandige Strand, wo man nackt baden und schwimmen konnte. In Las Salinas konnte man die schönsten, männlichen Ärsche und Schwänze Europas sehen. Nur anfassen durfte man sie nicht. Diese herausfordernden Hinterteile waren ganz klar ein Wunderwerk des Schöpfers. Sebastian war zwar nicht erregt, aber doch bewunderte er diese schönen, weißen, jungen und elastischen Ärsche am Strand von Ibiza. Beruhigend wirkten sie auf ihn und in seinen Träumen konnte er diese maskulinen Hinterteile besteigen und sich an diesen Arschlöchern ergötzen. Tagsüber in der ibizäischen Sonne zu liegen und sich abends in die Diskotheken zu begeben, machte ihn ein wenig übermütig. Er genoss auf dieser ehemals mundänen Baleareninsel, die einst den europäischen Bohemiens als angenehmer Zufluchtsort diente, das Leben in vollen Zügen. Als die beiden von dieser iberischen Insel zurückgekehrt waren, bezogen sie ihre erste gemeinsame Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad und Balkon. Man hatte sich häuslich niedergelassen. Die wilden Jahre schienen vorbei zu sein. Ende August fing Sebastian als Deutschlehrer an einem Gymnasium in Rotterdam an. Mit dem Zug von Utrecht nach Rotterdam fuhr er jeden Morgen und nachmittags wieder zurück. Die Intrigen der lieben Kollegen und der Ärger mit den pubertierenden Schülern kamen noch hinzu. Die Letzteren hatten offensichtlich ganz andere Dinge als Vokabeln in ihren jungen Köpfen. Anstatt sich auf den Unterricht zu konzentrieren, überlegten sie sich, wie sie dem Lehrer das Leben schwer machen könnten und welche Streiche sie am Nachmittag aushacken würden. Des Weiteren waren sie ausführlich mit ihrem äußeren Erscheinungsbild beschäftigt. Sie dachten darüber nach, ob sie in Bezug auf das andere Geschlecht an Attraktivität einbüßen würden, wenn sich in ihrem Gesicht ein Pickel befände. Sebastian war enttäuscht über diesen Job, machte aber trotzdem weiter, denn er musste ja ein Einkommen haben. Im zweiten Jahr seiner Lehrertätigkeit, im Herbst, starb dann seine Mutter. Zum Friedhof musste er wieder und abermals hörte er die Worte des Priesters: Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. An die Großmutter und an seinen ältesten Bruder dachte Sebastian. Die Mutter wurde zu ihnen gebettet und hatte nur den immerwährenden Frieden, und das ewige Licht leuchte ihr. Sebastian empfand noch immer keine Trauer. Im 15. Semester war sein Gefährte, Mauritz, der gloriose Radler, jetzt und entwickelte alle Anzeichen eines sogenannten ewigen Studenten. Fahrrad fuhr er in jeder freien Minute, besuchte samstags immer sein altes, gebrechliches Mütterlein und seine, mittlerweile zu Ex-Kommilitonen gewordenen, Freunde. Eines Tages entschloss sich Mauritz, der schon so viele mathematische Formeln in seinem klugen Kopf gespeichert hatte, sein Studium an den berühmten Nagel zu hängen. Einen Job bei einer Bank hatte er gefunden. Nicht unerwartet kam dieser Entschluss und war deswegen auch nicht spektakulär. Sebastian schlug sich weiter mit den pubertierenden Schülern herum. Geld gab es im Überfluss und die beiden hatten keine Sorgen. Ab und zu besuchte Sebastian noch jenes Tal an der holländischen Grenze, wo jetzt sein Vater als unglücklicher Witwer lebte und Tag und Nacht über sein Alleinsein klagte. Die unakzeptierte Schwiegertochter, die schon zwei Kinder hatte und der drittälteste Sohn, der mit ihr verheiratet war, zogen zum Vater ins Haus, damit dieser nicht so einsam sei. Von Tag zu Tag nahmen die Hassgefühle des Vaters, der Schwiegertochter gegenüber, zu. Sie hörten das 11. von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.